Einen Aperitif anbieten. A16a. Hören Sie. Was bestellen die Gäste? Notieren Sie. Hier bitte die Speisekarte. Hätten Sie gern einen Aperitif? Ja, bitte. Was für Bier haben Sie? Wir haben helles und dunkles Bier. Bier vom Fass, Exportbier. Und das hier ist alkoholfrei. Haben Sie helles Bier vom Fass? Ja. Gut, dann bekommen wir 2 helle Bier. Sind die Oliven sehr salzig? Schwarze Oliven sind ziemlich salzig. Vielleicht möchten Sie lieber grüne Oliven probieren. Ja, gut. Ist das roter Martini? Ja, aber wir haben auch weißen. Entschuldigen Sie, wie heißt das Getränk? Es schmeckt nach Anis. Ah, Sie meinen Pernod. Und für Sie einen Martini? Rot oder weiß? Das habe ich doch schon gesagt. Ich möchte roten Martini. Und ich nehme den Pernod. Möchten Sie ihn pur, mit Eis oder lieber mit Wasser? Ich hätte ihn gern mit Wasser. Ich suche etwas ohne Alkohol. Ah ja, hier. Ist der Gemüsesaft frisch? Der Gemüsesaft? Das ist ganz frischer Saft aus Sellerie, Karotten und Apfel. Aha. Und was für Limonade haben Sie? Das hier ist weiße Limonade. Es gibt auch gelbe Limonade. Dann hätte ich gern gelbe Limonade. Und wir nehmen eine Flasche Champagner und ein Dutzend Austern. Gern. Das waren also 2 helle Bier, grüne Oliven.